Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name Guten ist Tag. Ekrem Özüvalı. Ich bin auf der Station als Assistent, als tätig. Ich würde gerne mit Ihnen Aufnahmegespräch durchführen. Ja, klar. Alles in Ordnung? Ja. Erstmal benötige ein paar persönliche Untersuchungen. Dann können wir weiterführen. Wie Ja. heißen Sie? Ich heiße Maya Wühler. Maya Müller. Wühler, ja. Müller mit Mit W. wie? Ja, könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Okay. M wie Marta, Ja. A wie Anton, Ja. J wie Julius und A wie Anton Ja. ist mein Name Maya. Und Also. mein Nachnamen buchstabiert sich Ja. wie Wilhelm, Ü Ja. wie Übermut, Doppel L wie Ludwig, E wie Emil, Okay. R wie Richard. Super, danke. Danke für die Information. Frau Müller, wie alt sind Sie? Und Ja, ich bin 46 Jahre alt. 46 Jahre alt. Wann geboren, genau Sie? Ja, ich bin 1.1.77 geboren. Ja, erster Tag. Ja. Sibling. Super, alles gut. Und wie viel wiegen Sie, Frau Müller? Ja, ich bin 77,3 Kilo schwer, Herr Doktor. 77,3 Schüler. Das ist gut. Und wie groß sind Sie? Ja, mein Größe ist 1,67 Meter. 67. 67. Groß, alle. Alles gut. Frau Wüller, was wünschen Sie uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Herr Doktor, ich habe seit heute Morgen wieder Herzrasen. Das kommt plötzlich und macht mir ehrlich gesagt ziemlich Angst. Mir wurde plötzlich schwindelig und ich habe Angst, umzukippen. Ja, ich verstehe. Und es tut mir leid. Sie haben Sie schon gesagt, seit wann Herzrasen? Seit heute Morgen, Seit aber heute Morgen. ja, früher habe ich zweimal das erlebt. Seit wann zum Beispiel vor zwei? Ja, wie gesagt, ja, das erste Mal war vor 2 Wochen beim Frühstück mit meiner Freundin. Mir wurde schwindelig und dann bin ich einfach umgekippt. Ich war ungefähr 2 Minuten weg, Herr Doktor. Diese Ja. weitere Attacke war vor 10 Tagen. Ich verstehe. Okay. Haben Sie schon gesagt, beim Frühstücken mit Ihrem Erst einmal. Freund, ja. Erstmal. Und Herr Doktor, wie gesagt, habe ich Herzrasen. Seit etwa 2 Wochen habe ich immer wieder solche Attacken. Wie gesagt, zweimal. Und insgesamt viele, ja. Es fühlt sich sehr schnell an, Herr Doktor. Ja, okay, ich verstehe. Und beim Umkippen haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Ja, es sieht so aus, Herr Doktor. Ich habe das erlebt, Es dauert leider. circa 2 Minuten. Ja. Mensch, ja, die Herzrasen hat 15 Minuten vielleicht gedauert, aber ja, ungefähr 2 Minuten, Alles die gut. Gewicht verloren habe. Und Herr Müller, gibt es einen bestimmten Auslöser für die Herzrasen? Du hast lazım. Was Nein, eigentlich nicht. für Es kommt eine einfach so, Herr Doktor. Eine Aufführung, so. Ja. Nein. Okay, verstehe. Wie lange dauert eine Attacke? Besonders in der letzten Mal. In der Wenn letzten Sie Zeit. mit den ganzen Attacken meinen, wie Ja. gesagt, ja, die Herzrasen hat 15 Minuten gedauert. Dankeschön. Ja, der Schwindel dauert meistens nur ein, zwei Minuten. Schwindel dauert 1, 2 Minuten, aber Herzrasen dauert circa 15 Minuten. Ja, Sie sind Genau. gleichzeitig gekommen, Herr Ja. Doktor, aber Aber die beide sind. Dauer sind Ja. anders. Ja, verstehe. Verstehe. Beide sind. Herzrasen und Schwindeling kommt miteinander bei Ihnen. Vielleicht, ja. Achtung. Haben noch andere Beschwerden, zum Beispiel Brustschmerzen, Luftnot oder ein enge Gefühl dabei? Solche Beschwerden habe ich nicht. Aber habe ich noch weitere Beschwerden? Ich habe auch noch Ja. weitere Beschwerden. Sagen Sie mir einfach, welche Beschwerden haben Sie noch dabei? Was für ein Beschwerden soll ich Ihnen sagen, weiß ich nicht, Herr Doktor. Bitte Ja. erklären Sie. Ich habe viele Beschwerden, wie gesagt, das kommt mir ein Ja, bisschen Herr komplizierter. Wüller, Bitte ja, Herr Wüller. vereinfachen Sie. Ja, Herr Wüller, haben Sie für diesen Beschwerden beim Ihrem Hausarzt besucht, oder? Natürlich, deswegen diese Situationen waren für mich sehr ernst. Deswegen war ich im Krankenhaus. Ja, letzte Woche war ich im Krankenhaus, aber die Ärzte haben nichts gefunden und mich wieder nach Hause geschickt. Warum bin ich Ja. denn entlassen worden, Herr Doktor? Ich weiß es nicht ganz genau, aber Ihre aktuelle Situation, wenn es gut geht, ja natürlich, man sollte nicht im Krankenhaus bleiben. Ja. Doktor, mir geht es nicht gut. Ich habe Und zweimal umgekippt ja. und ich habe Angst davor. Verstehe, alles Ja, gut. ich habe wirklich Angst, dass ich wieder umkippe. Ja, und haben Sie dabei auch die Zunge gebissen oder unwillkürlich Urin verloren? Ich habe nicht meine Zunge gebissen, aber leider habe ich eingenässt, Herr Doktor. Das war sehr unangenehm und peinlich, leider. War jemand dabei bei Ja, Ihnen? ich war mit meiner Freundin. Ja, Wie Frau gesagt, war es sehr peinlich für mich. Mann. Ich verstehe, es tut mir leid. Und haben Sie schon Zunge auch gebissen, oder? Ich habe das Antwort Ja. dann geantwortet. Ja. Ja, entschuldigen Sie. Sie haben Nein gesagt und hatten Sie Muskelzuckungen? Was meinen Sie zum Kälzen? Muskelzucken? Schwäche, einfach Muskelschwäche. Nein, das habe ich Nein. nicht erlebt oder bemerkt. Haben Sie noch Kribbel oder Taubheitsgefühl bemerkt? Ja, ich habe Kribbel. Manchmal zittern meine Hände und Kribbeln. gibt es auch Kribbel. Manchmal zittern. nicht immer. Gleichzeitig Herzrasen oder Schwindel. Ja, aber außer die Attacke leide ich darunter, Herr Doktor. Ja, ich Außer verstehe. der Attacke. Ja, okay. Können Sie mir bitte Ihren Schwindel beschreiben? Ja, wie ein Boot. Ja, wie ein Drehschwindel Boot. Kann ich oder? sagen, wie ein Boot? Ja, würden Sie Wie in bitte noch mal beschreiben, wie ein Drehschwindel oder ein Schwachschwindel? Wie fühlen Sie sich? Ja, Herr Doktor, ich kann nicht gut beschreiben. Ich bin nicht, ja, Okay, aber ich kann sagen nur, wie im Boot oder wie im Boot. Ja, okay, ich verstehe. Alles gut. Haben Sie Sehstörungen oder ein Hörstörungen auch Gott dabei? sei Dank habe ich nicht. Ja. Keine Sehstörung, keine Hörstörung. Sind Sie empfindlich gegenüber Wärme? Ja, Herr Doktor, oh ja, ich muss ständig das Fenster aufreißen. Mir Ja. ist immer viel zu warm, mir Ja. zu warm. Besonders letzte 2 Wochen oder vorher Ja. eine Beschwerde. Ja, alle Beschwerden verschlimmern sich seit 2 Wochen. Das war doch, ja, ich Ja. verstehe. Fühlen Sie sich nervös, Frau Wieland? Ja, genau, ja, total. Ich habe auch ich kann kaum still sitzen, Herr Doktor. Ich fühle mich immer nervös und ich bin innerlich immer unruhig. Ja, ich verstehe. Es tut mir leid. Sind Sie gut konzentrieren? Nein. Ich kann nicht auf irgendwelche nicht gut konzentrieren, Herr Doktor. Konzentration, Probleme. Ja, genau. Alles gut. Frau Villa, in der letzten Zeit, wie ist Ihr Appetit? Ja, das ist ein bisschen komisch. Mal habe ich seit 2 Tagen richtige Heißhungerattacken, Herr Doktor. Ich möchte viel Heißhunger. essen, ja. Ja, heiße Hungerattacken. Ja, okay. Ich kann so beschreiben, ja. Danach haben Sie eine Gewichtveränderung bemerkt. Ja, paradoxischerweise habe ich auch Gewichtsabnahme zugenommen. Trost heißt Hunger. Ja, trotzdem habe ich 3 bis 5 Kilo in den letzten Wochen ohne Diät zugenommen. Ja, ich verstehe. Entschuldigung, abgenommen. Haben Sie Haarausfall bemerkt? Das habe ich nicht bemerkt, Herr Doktor. Ja, okay. Muss das sein? Nein. Okay. Also theoretisch kann sein, aber kein Muss. Keine Okay. Regel, ja. Wie gesagt, Ja, bin ich bitte schön. nervös, ja, Ja, und habe ich ich Angst. verstehe Sie sehr gut. Keine Sorge. Machen Sie sich keine Sorge. Alles wird gut. Frau Wula, wie ist Ihr Stuhlgang? Ja, seit 2 Wochen habe ich Durchfall, Herr Doktor. Ja, Durchfall, letztes Mal auch. das ist wässrig. Und interessanterweise ist mein Stuhl manchmal auch dünner. Dünner. Ja. Auch Essenreste. Oder Gerbli. Wie heißt sie? Kann nicht gut beschrieben, Herr Doktor. Ja. Ohne Blut. Also Ja, Blut es gab damit kein yok. Blut. Kein Es gab Blut. kein Blut, ja. Aber wässrig. Ja, Ein Papers. genau. Und dünner. Und dünner. Ich verstehe. Und fühlen Sie fiebrig oder haben Sie Ja, Schüttelfrost, Nachschweiß? wie gesagt, muss ich ständig das Fenster aufreißen. Aber wenn ich denke, die Temperatur messe, war es immer normal. Ist es immer normal. Wie ist in der Nacht? Wie bitte? In der Nacht? Meinen Sie mit Ja. Fiebrig, mit Fieber? Gibt es einen Nachschweiß auch? Ja, ich schwitze Ja. viel, Herr Doktor, aber Tagsüber und in der Nacht. Ja. nicht besonders in der Nacht. Auch tagsüber leide ich darunter. Okay, alles gut. Und dann haben Sie eine andere Erkrankung? Ist bei Ihnen bekannt? Ja, Herr Doktor, bei mir wurde mit 18 Jahren Endometriose festgestellt. Wissen Sie Endometriose? Ja, Endometriose ist eine Gebärmutterschleimhautkrankheit. Ja, wir sehen manchmal Endometriosis. Ja, seitdem nehme ich deswegen Minolet, Herr Doktor. Ja, Minolet. Ja, und auch mit 25 Jahren hatte ich eine Eileiterschwangerschaft, die wurde operiert. 25 Jahren vor. Ja, nein, mit 25 Jahren. Ja, mit 25. Vor ungefähr 20 Jahren. Ja, verstehe. Okay. Und Extra Auton. Wie würden die behandelt? wie gesagt, nehme ich deswegen Mit Medikamente, Medikament. Minolet, ja. Ja, mit Medikament. Was noch als Vorerkrankung? Ja, vor Erkrankung, Gott sei Dank, habe ich keine andere Wurden Sie Erkrankung. schon mal operiert? Ja, Herr Doktor, mit 10 wurde mir die Mandel entfernt. Mandel einfach mit Und zehn. auch, ja, und mit 18 wurde mir der Blinddarm rausgenommen. Aber das war wohl eine Fehldiagnose, Herr Doktor. Eine Fehldiagnose, ja. Ehrlich gesagt, seitdem habe ich Schwierigkeiten, Ärzten zu vertrauen, Herr Doktor. Bitte nehmen Sie nicht persönlich, aber fühle ich so, ja. Ich verstehe Sie sehr gut. Es tut mir sehr leid, wegen der Fehldiagnose. Aber Blinddarmentzündung und Endometriosis kann man echt leicht verwechseln. Ja, das ist auch theoretisch möglich, aber es tut mir leid. Wegen der Na gut. Fehldiagnose. Alles gut und Frau Güler, haben Sie Bitte. Allergie gegen etwas? Ja, Herr Doktor, gegen braunes Pflaster bin ich Braun. allergisch. Ja, ich bekomme Schwellung und rote Haut. Schwellung und rote Haut. Ist Ja. gut. Und, Medikament haben Sie schon gesagt. Minolet einmal. Ja, Herr Doktor, ja, außer Minolet nehme ich bei Bedarf Baldrian. Baldrian. Wegen dieser Nervosität und auch, Herr Doktor, ich leide unter Schlafstörungen. Ich kann nicht gut Ja, schlafen. Ja. Entschuldigung, leider habe ich das Ja, des. die Ja. Fragen nach Schlafstörungen habe ich leider vergessen. Sie haben auch Schlafstörungen. Ja, und Ja. deswegen nehme ich Baldrian auf. Badrian, Ja. das hilft, oder? Wie bitte? Das hilft Ihnen, oder? Nein, ehrlich gesagt nicht. Okay, ich verstehe. Alles gut. Das Medikament. Allergien. Du, du, du, was noch? Lebt ihren Eltern lebt noch? Nein, Nein. Herr Doktor, leider. Mein Vater ist letztes Jahr an einer Blutvergiftung verstorben. Er hatte auch Gicht- und Alkoholprobleme. Alkoholprobleme und Gicht. Ja. Herr Doktor, wie kann man heutzutage noch an so etwas sterben? Das klingt mir nicht sinnvoll. Ja, leider, Blutvergiftung, so genannt, bei uns Sepsis, eine schwierige Situation, ja, eine lebensbedrohliche Infektionen, ja, kann sein, manchmal, und sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr schnell, bedrohliche Infektionen. Ja, ich verstehe. Aber entschuldigen Sie, aber Nein, ist das ich bin möglich? nicht davon überzeugt, Herr Doktor. Ja, und meine Mutter hat Morbus Crohn, Herr Doktor. Mutter Morbus Crohn lebt noch? Ja, Gott sei Dank. Morbus Crohn. Lebt sie noch, ja. Ja, ist gut. Haben Sie Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Sind Sie verheiratet? Herr Doktor, ich bin offiziell seit 5 Jahren geschieden. Seitdem habe ich eine Beziehung mit meiner Freundin. Ja, alles gut. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Einzelhandelskauffrau. Einzelhandelskauffrau. Alles gut. Und haben Sie Kinder? Leider nicht. Keine, ja, Alles kein, gut. und ja, wir haben vor, ein adoptives Kind zu bekommen, Herr Doktor. Sehr gut, ich gratuliere Sie. Und letzte Frage: Rauchen Sie, Frau Müller? Herr Doktor, ja, nein, seit 25 Jahren nicht mehr. Nicht Früher mehr. so drei, vier Super. Zigarre, ja bitte. Ja, super schöne Entscheidung. Aber früher habe ich geraucht, aber nicht so viel. Drei, vier Zigaretten am Tag. 8 Jahre lang habe ich geraucht. Ja, aber letzte 25 Jahre, Sie Ja, sind nicht super. rauche ich nicht, ja. Super. Ja, gut zu hören. Und trinken Sie Alkohol? Wenn ja, wie oft? Ja, 2 Gläser Wein pro Woche ungefähr. 2 Gläser Wein pro Woche. Das ist gut. Bitte nehmen Sie nicht persönlich diese Fragen. Haben Sie einmal Drogen ausprobieren, oder? An der Universität oder als ich an der Universität war, habe ich zweimal probiert, Ja. Joint probiert, aber außer das habe ich nie probiert. Ja, Habe ich nur konsumiert, oder? beim Studium. So. Ach ja, nicht. Alles gut. Frau Ulla, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich bedanke mich für Ihre Offenheit und haben Sie noch Fragen? Herr Doktor, was habe ich? Was würden Sie für mich machen oder tun? Ja, Frau Güler, habe ich den einen Verdacht auf Schilddrüse Überfunktion. Aber Aber ich habe viel Schilddrüse. Ja, interessant. Ich habe viele verschiedene Probleme. Gab es ja, einen öyle. Zusammenhang zwischen Ihnen? Ja, Sie haben ganz recht. Ja, Schilddrüse ist sehr, sehr wichtige hormongebende Organe. Und gibt es viele verschiedene Aufgaben von Schilddrüse, Wärme, Temperatur, Körpertemperatur, Stoffwechsel und Energieverbrauch und Laune und Nervosität und Calciumregulation gibt es viele verschiedene Aufgaben von der Schilddrüse. Natürlich könnte sein, aber das ist nur eine Vermutung. Ja, ich würde gerne, ich werde ein paar Untersuchungen durchführen. Erstmal körperliche Untersuchungen, dann Blut für die Labor abnehmen, und dann zum Beispiel ein EKG und noch weitere Prozedere. Und bitte warten Sie auf mich hier, und ich werde dann zurück zu Ihnen kommen. Ja. Okay, danke, Herr Doktor. Ich warte auf Sie. Hocam 28 dakika çok uzattık, evet. Vielen Dank. Danke. Normalde labor araması yapmayı ve Tile 3'te Vorstellung yapmayı hani birazcık ertelemiştim. En azından böyle bir hafta geçsin diye. Artık başlayalım mı Ekrem abi? Ya da ne zaman başlayalım? Sesin kapalı. Ekrem abi sesin kapalı, o yüzden dediğini duyamadım. Dudağını da okuyamadım. O yanlışlıkla dokunmuşum ya. Tamam. Hocam yarından itibaren başlayalım. Bugün de başlayabiliriz. Ben o ilk cümlemi unuttum. Tamam, o zaman yarından itibaren başlayalım, Tamam. olur mu? Kling Yarından kling. itibaren İbrahim Hocam. Bir de şey. Yo, şey yapalım hocam, başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım, Evet. başlayalım. İbrahim Hoca aradı artık. Bitir şu an İbrahim Hocam. Kling kling. Ya. Herr Müller am Apparat. Ich habe eine wichtige Laborwerte von Frau Müller. Es geht um zwei Kaliumspiegel. Das ist 2,5 und 3 Millimol pro Liter. Bitte diese Informationen mitteilen mit Ihrem Oberarzt. Okay? Kaliumwerte? Kaliumwert 2,53 Ja. Millimol pro Liter. 3 Millimol pro Liter. Danke für die Tschüss. Information. Tschüss. Alles gut. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Özyılmaz. Ja. Herzlich willkommen. Woher kommen Sie, Herr Özyılmaz? Ja, ich komme aus der Türkei. Okay. Seit wann sind Sie in Deutschland? Circa 3 Jahren bin ich in Deutschland. Circa 3 Jahre. Ist nicht so kurz. Was haben Sie gemacht Ja, 3 Jahren. in Deutschland bisher? Ich habe in diese 3 Jahren habe ich dreimal Deutschkurs besucht. Erst B1, dann Integration, dann B2 und noch eine kleine kurze Zeit FSP, Fachsprachprüfungskurs, und dann circa 7 Monaten Hospitation gemacht. 7 Monaten. Wow, Ja. super. Welche Fachrichtung haben Sie eine Hospitation gemacht? Erstmal 3-monatige ersten eine Gastroenterologie-Hospitation, dann 3-monatige Urologie und dann 1-monatige Allgemeinchirurgie-Hospitation gemacht. Viele Ärzte oder Ärztin sagten, dass eine Hospitationsstelle zu finden ist sehr schwer. Wie konnten Sie diese Hospitationsstelle finden? Ich bin sehr Ja, neugierig darauf. ich empfehle meine Kollegen und Kolleginnen, am Anfang habe ich viele E-Mail geschrieben, viele verschiedene Krankenhaus, viele verschiedene Abteilungen. Jeden Tag viermal einen E-Mail geschrieben, aber leider keine Antwort bekommen. Und dann ich versuche es direkt zu besuchen, zum Klinik. Und ich habe direkt mit dem Chefsekretärin besucht. Und dann ja, habe ich dreimal Hospitation gemacht, ja. Okay, Hauptsache ist direkt mit Chefarzt oder Ja, Klinikabteilung. ich empfehle meine Kolleginnen direkt Kontakt. Okay, ja. Man sollte direkt mit dem Klinik in Verbindung setzen, nicht nur E-Mail. Okay. Aber habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht eine chirurgische Station für uns nicht so gut, weil im Operraum täglich tagsüber in einem Operraum zu bleiben, nicht so gut für unsere Deutsch Erfahrung. Deutsch zu verbessern, Ja, oder? Deutsch zu verbessern, nicht so gut. Während der OP sprechen die Leute nicht so viel. Natürlich. Ja, eine Schwester, einen Oberarzt und Okay. nimm das gibt sehr, sehr kleine. Aber trotzdem konnten Sie etwas im OP während der OP lernen. Vielleicht können die Leute sehr Kurse in einer chirurgischen Abteilung, einer Hospitation machen. Ja, So, im Fernsehen. drei Monate lang ist vielleicht ein bisschen lang für Ja, Hospitation in chirurgische Abteilung. aber für uns als besser vielleicht bei der Aufklärungsgespräch zu bleiben oder führen. Okay. Oder beim Anamnesegespräch zu mitteilen oder mitmachen, als besser. Und chirurgische Abteilung für uns nicht so gut. Ich empfehle nicht. Okay. Meine Okay, bitte schön. Kollegen. Was haben Sie heute für uns? Ich habe eine neue Patientin aufgenommen und ich möchte Ihnen vorstellen, es geht um Frau Maya Wühler, 46 Jahre Bevor alt. Sie mir Ihre Patienten vorstellen, Ja. haben Sie noch andere wichtige Informationen für mich? Habe ich einen wichtige Information aus dem Labor bekommen. Ich möchte erstmal mit Ihnen mitteilen und Herr Müller, Kaliumwerte 3,2, Millimol pro Liter. 2,5 drei milimol Zwei Komma drei, ich verstehe. pro Liter. 2,5 drei milimol pro Liter, Nee, aber ich nee. verstehe. 2,53. Ja, fünf drei. Nach dem Komma sagen wir nur Nummer. Da normal. Ja. Entschuldigung, ist. Okay, was bedeutet das? Das bedeutet Hypokaliämie. Was ist normaler Bereich bei Hypokalämie? Normale Bereich der 3,5 und 5,5. Ist normale Bereich und 2,53 ein Hypokalämie spricht. Okay. Ich weiß, die Normalbereich von Kaliumwert liegt bei 3,6 bis 5,2 Millimol pro Liter. Gibt es unterschiedliche zwischen verschiedenen Labor? Jedes Krankenhaus, jedes Labor haben eine andere Standardwerte Ja, für Sie alle. haben recht. Aber bei unserer Labor Referenzwerte, ich weiß es nicht. Okay. Weiter, was haben Sie noch? Hier, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Es geht um Frau Wühler, Maya Wühler, geborene 1.1.1977. Sie ist 1,87 Meter groß und 77,3 Kilo wiegt. Frau Wühler stellt sich heute bei uns wegen seit heute Morgen plötzlich aufgetretene attackenartig Herzrasen vor. Jede Episode dauert etwa 15 Minuten. Frau Wühler beschreibt seit 2 Wochen 4 Attacken von Schwindel und jede Attacke dauert circa 1 oder 2 Minuten. Laut Angaben der Patienten ist sie heute Morgen umgekippt. Außerdem hatte sie letzte 2 Wochen 2 Episode von Synkope mit unwillkürlicher, ungewollter Miktion, aber ohne Gewissen. Entschuldigung, Ja. ist sie heute Morgen umgekippt oder sie hat Angst vor Umkippen? Ich gucke meine Note, ja, heute Morgen umgekippt. Ich habe gehört, sie hat Angst vor Umkippen. Sie hat heute Morgen Angst vor Umkippen. Früher hat sie ist sie zweimal umgekippt. Erste war vor 2 Wochen, zweite war vor 10 Tagen. Aber heute Morgen ist sie nicht umgekippt. Ja. Oder Çetin Hocam? Aynen, ja, genau. Zweimal sie sind zweimal umgekippt. Okay. Entschuldigung, sie ist heute Morgen Angst von Ja. umgekippt und vorher hat sie zweimal vor 10 Tagen und vor 3 Tagen zweimal umgekippt. Vor 10 Tagen und vor 2 Wochen. Sen tagen om von zwei Wochen zweimal umgekippt. Außerdem hatte sie letzte 2 Wochen zwei Episode mit unwillkürlicher Mixion, aber ohne Gewissenszunge. Wann? Ja, Wann hatte sie unwillkürliche Urinverlust? bei der umgekippt vor 10 Tagen. Okay. Und ja, vor 10 Tagen. Während des Umkippens Ja, hatte während des sie. Umkippen, ja. Während des Umkippen. Krempe oder Krempe würden verneint. Begleitend ist Wärmeintoleranz, Nervosität, Konzentrationsstörung und den Händen eine Gewichtabnahme von 5 Kilo in 4 Wochen. Und trotz Heißhunger, Hypochondriose, Durchfall, Hippo? Hyperhidrose, einfach Ah, schwierig zu sagen, Hyperhidrose, okay. Hyperhidrose und Durchfall und ein, zweimal täglich seit 2 Wochen. Und vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Insomnie wegen dieser Beschwerden. Bei der Vorerkrankung erwähnte sie Endometrium. Entschuldigung, Entschuldigung. Hat sie Vergrößerung im Hals? Der Patient habe ich nicht gefragt. Okay. Ja. Leider habe ich diese Frage vergessen. Bei den Vorerkrankungen erwähnte sie Endometriose. Als Operationen konservativ behandelt. Als Operation gab sie eine Tonsillektomie mit 18. Mit 10. Lebensjahr. Und eine Appendektomie mit 18. Lebensjahr und mit 25. Lebensjahr eine extrauterine Gravidität. Ein Medikament nimmt sie Minolet einmal täglich und Baldrian bei Bedarf. Bei der Allergienanamnese erwähnte sie eine Allergie gegen Pflaster, reagiert Juckreiz und Erythem und Pyritus. Bei der Noxenanamnese ergab sich seit 25 Jahren nicht Raucherin. Alkoholkonsum wurde 2 Gläser am Wochenende bejaht. Und familiäre Anamnese ergab sich der Vater wegen einer Blutvergiftung, Sepsis, verstorben. Und der hat Alkoholsucht und Gicht. Die Mutter leidet an Morbus Crohn. Sozialanamnestisch ist sie Verkäuferin. Ich erinnere mich nicht. Einzelhandel, Kauffrau, oder? Ledig wohnt sie mit ihrem Freundin. Sie hat keine Kinder. Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Hyperhidrose, differenziell der Hyperhidrose? Hyperthyreose. Entschuldigung, habe ich Hyperhidrose gesagt? Ja. Hyperthyreose, differenziell Diagnostikum, Herzrhythmusstörung und transischämische Attack in Betracht. Wofür spricht Hypothyreose? Hypertyreose. Hypothyreose, Hypertyreose spricht Tachykardie, Nervosität, Konzentrationsstörung, Wärmeintoleranz, Gewichtverlust und Diarrhoe. Ich bin dafür. Und Warum haben Sie an transitorisch ischämische Attack gedacht? ja, was war Welche Symptome sprechen für ja. transitorisch ischämische Attacke? Die Patientin vor 2 Wochen, die Patientin sagte, vor 2 Wochen umgekippt hat und Bewusstseinsverlust beschreibt und sie war total eingenässt und ja. Und sie leidet unter Kribbelsgefühl, Würdeverleihen. Vorübergehen. Ja, Kribbelsgefühl. Ich habe Ja. gehört, sie Ja, leidet ja, ja, unter ja, ja, Kribbelsgefühl, ja. vorübergehende Kribbelsgefühl, ja. Und Kribbelsgefühl. Was noch? Ja, Kribbelsgefühl hat sie nicht Parästhesien oder Tremor gesagt. Ja, nur Kribbelsgefühl und Bewusstseinverlust. Gut. Okay. Und um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, ich würde gerne als erstes eine körperliche Untersuchung durchführen. Eine neurologische Untersuchung durchführen und eine Schilddrüsenuntersuchung durchführen, um Blut für das Labor abnehmen, Blutbild, Leber- und Nierenwerte und Thyroidhormone, TSH, T3, T4. Peroxidas, Antikörperlabor und Vitalparameter überwachen, ein EKG schreiben und eine endokrinologische Konsil anfordern. Welche operative Methode benutzen Sie bei dieser Falle? Welche operative Operative Methode. Methode für die Diagnose oder Therapie? Ja, um Ihre Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Operative Methode Bildgebendeverfahren. Zum Ja, Beispiel Ultraschall, Röntgen. danke für die Information. Operative Methode. Ich schreibe als erstes eine Hals-Ultraschall und vielleicht eine Szintigraphie, Thyroid-Szintigraphie. Machen Sie sofort eine Trade-Syndicate. Nee, nee. Am Anfang nur Haarstruktur. Gibt es eine Vergrößerung oder Asymmetrie oder heterogen Gewebe? Und gibt es eine Lymphknoten oder Nodulinformation? Achte ich darauf, diese Befunde bei der Ultraschall. Und dann weitere Verfahren möchte ich zum Beispiel einen Thyroid-Scintigraphie. Und als nächstes anschließend möchte ich eine endokrinologische Konsil Okay. anfordern. Wie können Sie die Patienten behandeln? Ich werde die Patienten stationär aufnehmen. Nicht weiter. Stationär aufnehmen. Und dann einen Flüssigkeit und Elektrolyt Flüssigkeit zuvor Elektrolytsubstitution geben. Und können Sie mir bitte helfen? Meine Empfehlung war so. Und für die Thyroid einen Beta-Block, Propranolol oder Bisoprolol verschreiben. Warum verschreiben Sie eine Beta-Blocker? Wegen eine Herzrhythmusstörung, Herzrasen. Wegen Wegen Herzrasen, okay. Herzrasen, ja. Was verschreiben Sie noch? Vielleicht haben Sie gesagt, aber leider ich muss meine Verbindungsgerät wechseln, deswegen habe ich nicht gehört. Yani Azar benim beta ya az beta bloker Was bedeutet antitroid anti-thyroid medikamentin medikament? Prostatika. metimazol Trostatika. trostatika. Erinnerey. Ja, Ja. ich weiß es nicht. Trostatika. Danke für die Information. Trostatika. Nein, leider nicht. Gereği diesen. Trostatika. Und meine Empfehlung, das was. Könnten Sie mir bitte helfen? Ja, natürlich. Ja, ich möchte diese Patienten stationär aufnehmen, wegen zweimaliger Synkopen. Danach, die Patienten sollte symptomatische Behandlung wie Beta-Blocker und auch nach der Ergebnisse der Laborwerte wird ein Trostetika verordnen oder verschrieben. Ja. Alles gut. Okay, vielen Dank für Ihre Präsentation, Ihre Vorstellung. Okay. İbrahim Hocam, bitte schön. Merhaba tekrardan. Guten Tag, Frau Guten Oberärztin. Tag. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja, natürlich. Heute habe ich eine neue Patientin gesehen. Aber bevor ich meine Patienten vorstelle, möchte ich einem etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich will Ihnen sagen, dass Sie, dass Frau, es geht um Frau Müller. Sie hat einen Kaliumspiegel von 2,53 Millimol pro Liter. Das heißt Hypokaliämie. Hypokalämie. Und nun würde ich gerne neue Patienten vorstellen. Ja, bitte schön. Und Frau Maya Wühler ist 46-jährige Patientin. Sie ist am 1.1.1977 geboren. Sie wiegt ungefähr 77,3 Kilo. Ihr Größe ist 1,67 Meter. Und Frau Wulle kam zu uns heute wegen Tachykardie und Angst vor Kippen. Sie hatte zweimal ähnliche Attacken früher. Das erste Mal ist vor 2 Wochen und das zweite ist von 10 Tagen. Frau Wulle erklärt, dass sie zweimal Synkopen hatten und ihre Beschwerden passiert gleichzeitig Herzrasen und laut der Patienten erwähnte sie unwillkürlich Miktion während der Synkopen vor 10 Tagen. Begleitend sind Nervosität, Wärmegefühl, Tremor, Parästhesie, vermehrter Appetit und Entschuldigung. Vegetative Anamnese ist unauffällig, ist auch Schlafstörungen. Und sie erwähnte, dass sie dagegen Baldrian direkt bei Bedarf eingenommen haben. Vorerkrankungen, sie hat eine Operation, ja, Vorerkrankungen, Entschuldigung. Ich habe unterstützt, ich habe sie. Wir können ganz genau verstehen. Machen Sie sich keine Sorge und wir warten auf Sie. Vorerkrankungen ist unauffällig und Medikamente Minolex. Vorerkrankungen ist unauffällig oder sie leidet an Endometriosis? Ich weiß nicht, aber unser Patienten erwähnt, dass die eine Operation hatten bezüglich Endometriose. Das war's. Ich glaube, Die ich gehen kann. Patientin hat gesagt, seitdem sie 18. Lebensjahr hat sie Endometriosis. Aber als sie 18. Lebensjahr war, wurde ihr eine Operation durchgeführt wegen Blinddarmentzündung. Aber die Diagnose war falsch. Während der Operation wurde ihr eine Endometriose festgestellt. Sie hatte keine Blinddarmentzündung, Sogar hatte sie Endometriosis. Falschen Operation durchgeführt. Ich Ja. denke das. Danke schön für Ihre Unterstützung. Und Medikamente, als Medikamente nimmt sie Minolex, eine Tablette morgens, und Badeanträge, wie gesagt, gegen Schlafstörungen. Sie hat mit 25. Lebensjahr exotherm gravidez, mit 10. Lebensjahr Tonsillektomie und 18. Lebensjahr Appendektomie. Sind vorhanden. Frau Wula erwähnt, dass die Allergie gegen Brandpflaster oder sich Ödeme und Erythem. Frau Wula sind nur nicht Raucherin, seit 25 Jahren, aber früher, seit 18 Jahre lang, ungefähr ein Paket Zigaretten geraucht. Sie sind sicher? Sind Sie sicher? Ich muss kontrollieren. Ja, sie ist momentan nicht Raucherin, aber früher hat sie nur 3 bis 4 Zigaretten täglich, ungefähr 8 Jahre lang Ich geraucht. habe eine Notizen gemacht. 25. Jahren, seit 25 Jahren sind sie nicht Raucherin, Ja. aber früher Ja. 8 Jahre lang ein Paket Ach. Zigaretten geraucht. Ja, 8 Jahre lang 3 oder 3 bis 4 Zigaretten täglich. Ja. Drei bis vier, Entschuldigung. Drogenkonsum wurde verneint. Frau Wulle trinke ein bis zwei Gläser Wein am Wochenende, gelegentlich. Und Familienanamnese. Ihr Vater an Sepsis verstorben, und ihre Mutter leben noch. Und ihre Mutter hat Morbus Crohn. Soziale Anamnese. Unser Patienten ist Einzelhandelkäufer, Kauffrau. Sie ist geschieden und sie hat keine Kinder. Ist sie geschieden? Ja, ist geschieden, Hm. aber sie hat eine Festbeziehung. Ja, ich habe nicht gehört, ob sie geschieden ist. Okay. Nach der anamnestischen Angaben habe ich einen Verdacht auf Hyperthyreose. Differenziert das noch frisch Differenzialdiagnostik kommen, Herzrhythmusstörungen und ischämische Attack in Betracht. Zum Bestätigen Verdachtdiagnose und um ausschließen Differentialdiagnose würde ich gerne körperliche Untersuchungen durchführen. Danach werde ich Blut abnehmen. Anschließend werde ich Thyroid-Ultrason veranlassen, durchführen veranlassen. Für Labortests als Labordiagnostisch Blutbild, Thyroid-Hormon-Spiegel, Nierenwerte, Leberwerte, Herzmuskelenzyme, Cholesterinspiegel würde ich gerne kontrollieren. Als Therapie würde ich eine Ambulanz behandeln und für Tachykardie empfehle ich Beta-Blocker und für Hyperthyreose würde ich Thyrostatik Therapie verabreichen und dann werde ich endokrinisches Konsil anfordern. Okay, vielen Dank. İbrahim Hocam, bence çok daha iyi sunuyor oldunuz. Hani yanlış duymalar olmuş olabilir ama hani sunumdaki verbleri çeşitlendirmek anlamında daha iyiydi. Elinize emeğinize sağlık. Tamam. Yalnız bu vakada ben çok Bu zorlanıyorum. vakayı sunmak çok zor zaten. En Tam sevmediğim peşmerdesin. vaka. Benim soracağım bir soru var da. Şimdi bu ağrılar genellikle kolay sunuyor da Sümeyra Hocam. Burada geliş nedeni sabah olan çarpıntı nedeniyle olan bayılma korkusu. Şimdi bunu söylerken biz zayt diyoruz ama ben onu çok düşündüm yani nasıl söyleyeceğiz bunu? Geliş nedeni Morgan diyeceğiz, Zeit demeyeceğiz. Çünkü şu an momentan Herzrasen değil yok. mi? Heute Morgen aufgetretene Wegen Tachykardie oder Herzrasen und und Angst von Umkippen vor. umkippen. Yani burada zayt filan diyecek bir şey yok çünkü. Yani geliş nedeni sabah olan çarpıntısı nedeniyle olan bayılma korkusu. Bu tiroid vakasının. Ben öyle anladım. Değil mi? Ben şöyle Öyle. diyordum. Sie stellt sich bei uns wegen heute Morgen aufgetretener Herzrasen und Angst vor Umkippen vor. Laut Aussage der Patienten ist das Herzrasen plötzlich aufgetreten und plötzlich attackartige aufgetreten. Jede Attacke dauert ungefähr 15 Minuten und sie berichtet, dass sie zweimal Synkopen erlebt hat und erste Synkop-Attacke war vor 2 Wochen und zweite Synkop-Attacke war vor 10 Tagen und während des Synkopes zum Beispiel hier Eingenast, aber bence çok saçma eingenast olması. O zaman yani epileptische Anfall'e düşürmemiz Evet. gerekir. O yüzden bence bu sonradan eklenilmiş yanlış bir bilgi. Ama hani mesela burada söyledi. İşte während des Synkopes hat sie eingenast, aber die Zunge gebissen, Muskelkrampfe, Muskelzuckungen wurden verneint. Und sie erwähnt, dass sie auf gleichzeitige Schwindelattacke hat und der Schwindel ist Schwanke, o da direkt şey de diyebilirsiniz. Schwanke Schwindel, Atake hat und jede Attacke dauert ein oder zwei Minuten und danach begleitend klagt sie über andere alle. Warme Intoleranz, Hyperhidrose, Nervosität, Konzentrationsstörungen und Diöre, Gewichtsabnahme trotz Heißhungerattacke und vegetativ-anamnestisch ergab sich Schlafstörungen oder Dissomnie. Hauptbeschwer, vegetativ-anamnestiğe kadar böyle sunuyordum. Yani her şey aklımda ama formülize etmekte biraz zorlandım açıkçası. Kesinlikle bu Bunları vakayı sorayım. formalize etmek çok zor. Sorularını sorarken de formalize etmek çok zor. Şimdi ben soruları nasıl formalize ettiğimi size anlatmaya çalışayım. Gerçekten bu anlamda zor olan bir vaka. Şimdi burada ben şöyle yapıyordum yani sorularını sormak için. İşte hasta Herzrasen'la geldi ve umkippen korkusuyla geldi. Ben genelde başlangıçta hep ne yapıyorum? Artık ezberlediniz. Ja, das tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Sie haben, Sie hatten Herzrasen und Angst vor Umkippen. Önce ondan duyduğumu ona geri veriyordum. Tamam mı? Önce ondan duyduğumu geri veriyorum. Doğru anladığımı görsün diye. Ve ben dediğin her şeyi duydum. Ama şimdi bir anda hepsini öğrenemem ya. Basamak basamak inceleyeceğim. O yüzden. Ya bunu duyduğumu söylüyorum. Sonra ja, sie haben schon erwähnt, dass sie Angst vor Umkippen haben. Sind sie schon umgekippt? Bak ne yaptım? Artık onun semptomu ile ilgileniyorum. Burada en önemlisi işte hem Herzrasen dedi, Umkippen dedi. Bundan dolayı yoğun angstı olduğu için ben de ona empati gösterip ilk bununla ilgilendim. Herzrasen'la da başlayabilirsiniz. Sorun değil. Ama baştan ikisini de duyduğumu ona belli ettim. Önce Umkippen'ı inceleyeceğim. Sind Sie schon umgekippt? Dana işte o söyleyecek. Ja evet iki kere ben işte Umkippen geçirdim falan. Ondan sonra aa ich verstehe. Haben Sie schon damals Bewusstsein verloren? Bunu soruyorum. Ondan sonra während des Umkippens haben Sie angenast oder die Zunge gebissen? Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Muskelkrampfe, Muskelzuckungen haben? Bakın ne yapıyorum? Burada Senkopu var. Bewusstsein verloren yani umgekippt diyor. Bewusstsein'i soruyorum. Senkop olduğunu doğruluyorum. Ondan sonra da epileptische Anfälle ile ayırmak için bunları soruyorum. Yani epileptische Anfälle'de ne beklerim? Aynasın beklerim, Dizunge gebisin beklerim. Ya bir sürü şey olabilir de hani bunları soruyorum ben. Muskel krampfe var mıydı? Muskel zuckungen var mıydı? Bunları soruyorum. Bence bu bir Herz hipertiroza vakası olduğu için bunların hiçbirinin olmaması lazım. Ama Elf Hanuklar'da angenas diyor. Bazılarında bazılarında da yok diyor. Bunları soruyorum. Böylece öğrenmiş oluyorum. Bunu iki atak içinde soruyorum. İşte während des ersten Umkippens, işte haben Sie, während des zweiten Umkippens haben Sie auf diyorum mesela. Hani tekrar sormamak için orada da var mıydı diye. Umkippen'i hallettim. Söyledim ki, Sie hatten auf Herzrasen. Ya, işte seit wann haben Sie Herzrasen? Das'tı galiba Herzrasen'ın şeyi. Tam net hatırlamıyorum. Bir bakarsanız. Ist das Herzrasen immer da oder kommt das Herzrasen im Attacken? Ondan sonra wie lange dauert eine Attacke? Şimdi ne yaptım? Herzrasen'la ilgili birkaç soru sordum. Ne önemli burada? Ne zamandan beri olduğu önemli? Sürekli mi var yoksa atak şeklinde mi geliyor? 7 atak ne kadar süre soruyor? Herzrasen'ı öğrendim. Sonra işte genelde hani bunu mesela sorgularken gleichzeitig Schwindel'ım da var diyor. Sie haben auf gleichzeitig Schwindel. Wie lange dauert eine Schwindelattacke? Und können Sie mir den Schwindel genau beschreiben? Diyorum. Hani wie einen Boot fahren oder wie einen Karussell. Hani Schwank Schwindel mı, Dreh Schwindel mi? Bunu söylüyorum. Wie oft haben Sie Schwindelattacke diye soruyorum. Ne yaptım? Schwindel'la da ilgili birkaç soruyu sordum. Bu hastanın ana semptomları bunlar zaten. Herzrasen, Schwindel, Umkippen. Ama hastayı rahatlatmak için en önemli olan şey Umkippen'la ilgili hani oradaki kaygısını anlayıp onunla ilgili sormak. Ben böyle gruplandırıyordum. Yani neyle geldiyse onu ilk duyduğumu ona ifade ediyordum. Onunla ilgili birkaç soru soruyordum. Ondan sonra işte diğeriyle ilgili, ondan sonra diğeriyle ilgili basamak basamak bakın. Bunları soruyorum. Hasta arada başka başka şeyler söyleyebilir. Onları da duyduğumu belli etmek için Zihab'ın atıyorum mesela Schwindel. Hani onu söylediyse onu alıyorum, onu inceliyorum. Baştaki formülasyonum böyle. Ondan sonra mesela ben bu vakayla ilgili şey yapıyordum. Düşünün şimdi Schwindel'ı var, Umkippen olmuş, senkopu olmuş. Yani burada nörolojik bir şeyler olabilir değil mi? O yüzden ben biraz nörolojik sorular soruyordum da bunun devamında. İşte neler soruyordum? İstinin af kefalığında si Lähmungen, Kribbelsgefühl o da Treibhausgefühl haben. O da haben sie Sehstörungen, Hörstörungen o da Sprachstörungen bemerkt. Nörolojik böyle işte önem verdiğim bu nörolojik soruları işte soruyorum. Oradan mesela şeyini söylüyor, Kribbelsgefühl'ünü söylüyor. İşte ona benzer olduğu için tremorunu genelde hasta o sırada hani ifade ediyor oluyor. Sonra bunlardan yola çıkarak devamında işte Haben Sie noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten, zum Beispiel vielleicht hani diğer Beschwerdeleri ondan öğrenebilmek için böyle bir geçiş yapabilirsiniz. İşte vielleicht haben Sie var mı intolerans o da fühlen Sie sich nervös hani deyip oradan diğer Beschwerdeleri söylemesini bekleyebilirsiniz. Hepsini siz sormak zorunda değilsiniz. Ya da mesela şöyle yapıyordum. Onun gidişatına göre. Haben Sie eine Vergrößerung im Hals bemerkt? Hani şutruma var mı yok mu bunu sorgulayabilmek için. Ondan sonra devamında soruyordum. Gibt es gleichzeitige, gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig aufgetreten deyip hipertrozeye ait birkaç semptomu söylüyordum. Genelde zaten baştan bu hastayı rahat ettiysen genelde El Faruklar şey diyor, bütün semptomlarını bir arada söylüyor diyor. Öyle. Bu kısım böyle. Sonra zaten vegetatif anamneze'ye geçiyorsunuz. Hani orada birkaç tane örnek verdiniz. O da birkaç tanesini söyledi. Hepsini söylemediyse bile vegetatif anamneze'ye geçiyorsunuz ya. Orada işte soruyorsunuz. İşte Haben Sie Fieber, Stuhlfrost, Nachweis, Kaiserwasser oder Schweißausbrüche. Orada mesela Schweiß'ını söylüyor. İşte siz onu inceliyorsunuz. Haben Sie Schweißausbrüche gibi. Oradan bir semptomu yakaladınız. Sonra wie ist Ihre Appetit diyorsunuz. İşte Heißhunger atağını orada söylüyor. Wie ist Ihre Haben Sie letzte Zeit Gewicht abgenommen oder zugenommen diyorsunuz. Orada Gewicht abnahmesini orada söylüyor. Ondan sonra Haben Sie Schlafstörungen diyorsunuz. Schlaf problemini orada söylüyor. Hani başlangıçta tüm semptomları HAP5-VER'de de yakalayamasanız bile vegetatif anamnezde bir sürü semptomu ortaya çıkıyor. Haben Sie Übelkeit, Erbrechen, o da Haben Sie Probleme beim Stuhlgang diyoresini söylüyor. İşte Wie ist es mit dem Wasserlassen diyorsunuz. Orada bir problem yok bunun. Kadın hasta olduğu için ve çok da yaşlı olmadığı için burada ginekolojik anamneze de hani önemli. Burada onun bir sorunu yok ama normalde hipertiroze de hani işte artmış bir menarj olabilir, regl bloating olabilir. O yüzden ginekolojik anamnezi de burada sormak iyi olabilir. Hani sormayı unutmak çok büyük bir hata değil ama sorulması iyi olabilir. Zaten devamı aynı. Benim soruları formalize etme şeklim böyleydi. Umarım dağınık anlatmamışımdır. Yani Ağzına sağlık hocam. hastanın söylediği her şeyi alıyorum. Onun söylediği ana semptomları inceliyorum. Geri kalanı gibt es nur andere Beschwerden gleichzeitig auftreten. Bir iki örnek veriyorum. Söylerse söyler, söylemezse de vegetatif anamneze de zaten öğreneceğim çoğunu. Çok Tamam? sağ olun. Hocam, Çok iyi olur. küçük bir sorum vardı da benim. Şimdi bu protokollerde ya da anamnez süreçlerde şeyler geçiyor. Hastanın kendisi ya da bir yakını için etiketleri alkolle alakalı. İşte alkol problemi diyor, şey diyor. Buralarda direkt alkolsüzlük, yani etiketleme yapması doktorun doğru mu? Ya da Erfarunklar'da bu tarz şeyler var mı? Hani psikiyatrist olarak da ne düşünüyorsunuz? Mesela bendeki kağıtlarda alkol abuzu demiş. Ya da misbrauch geçiyor. Bazılarında zuht geçiyor. Hani hastanın sadece bir ifadesiyle, hani alkol problemi demesiyle Dokümente ederken bunu yazmak doğru mu ya da çok bir problem değil mi yazıp Çok yazmamak? büyük bir problem değil. Hiç endişelenmenize gerek yok. Hani etiketliyorum, kötü mü davranmış olurum falan filan. Yani ona kimse o kadar dikkat etmez. Alkol problemeye yoğun bir şekilde bakılabilecek tek vaka pankreatitis vakası. Pankreatit. Hani onun dışındaki diğer şeylerde hiçbirine aman anasında babasında alkol problemi varmış da doktor da bunu nasıl yazmışlar diye bakmazlar. Gönlünüzü ferah tutun. Ama siz hani hastanın nasıl anlattığı önemli. Yani hasta bir bağımlılık gibi anlatıyorsa tutup da ama ben hiç böyle bir şey duymadım. O zaman hani alkol zuhdik diyebilirsiniz, alkol abüz diyebilirsiniz. Ama böyle bir şekilde anlatmıyorsa işte alkol içerdi gibi o zaman übemezlige alkol konzüm de yazabilirsiniz. Sonuçta Übenmezlik siz ya. Bu daha güven. Siz bilmiyorsunuz hani babasının anasının ne kadar içtiğini onları muayene etmemişsiniz. Hasta da çok içiyordu diyor ama başka şeylerini bilmiyorsunuz yani. Ferdaht av şeklinde yapabilirsiniz yazmak istiyorsanız. Hani ama übemezlik alkol konsüm bence Evet, yeterli. daha güvenli bir ifade oldu. Bu hiç sıkıntıya sokmaz. Evet. Şimdi reaksiyonlarla ilgili bu hastadaki reaksiyonlarda en önemli şey başlangıçta yaptığımız şey. Ya das tut mir leid, dass sie so lebendig werden haben. Zaten bu hasta çok anksiyeteli geliyor. O yüzden hani üzgün olduğunuzu o başverdelere sahip olduğu için ama Sie sind jetzt im guten Händen, wir werden unseres Bestes für Sie, wir werden heute die Ursache Ihrer Beschwerden finden gibi. Başlangıçta böyle şeyler söyleyebilirsiniz bu hastaya. Anksiyetesini kaç kere söyledi değil mi? Rahatlatmak lazım yani. Bu hastayı rahatlatmazsanız sizi anamnez geçişi böyle çileli hale dönüştürür. O yüzden başlangıçta rahatlatın. Söyleyeceğiniz şey bu yani. Sie sind im guten Händen, wir werden unseres Bestes für Sie. Bu yani. Kararlı bir şekilde bunu söyleyin. Wir werden heute die Ursache Ihrer Beschwerden finden deyin. Sonra bu hasta bir hafta önce hastaneye gitmiş işte. Siz söyleyin. Bir şey bulmamışlar. Entlassung yapmışlar. Ben şöyle diyordum burada hastaya. Haben Sie Entlassungsbrief dabei? Diyordum. Hani Entlassung briefiniz yanınızda mı diye soruyordum. Yanında olmayacak doğal olarak. O zaman ya leider kann ich nicht genau sagen, warum Sie entlassen würden, aber machen Sie sich keine Sorge, wir werden hier alle notwendige Untersuchungen durchführen, um die genaue Ursache zu finden. Bitte. Dediğiyle ilgilendim. Ama Entlassung briefi göremediğim için cevap veremeyeceğimi belirttim. Ama kaygı yapmasına gerek yok. Veya gerekli bile olan bütün her şeyi yapacağız burada diyorum. Bitti. Sonra reaksiyon ne vardı bir de? İşte karışması appendektomi ile endometriozisin. Ja, das tut mir leid, dass Sie solche Erfahrung gemacht haben. Yani böyle bir Erfahrung yaşadığınız için gerçekten üzgünüm. Ama işte endometriozis kan ein Bild der Bilddarmentzündung vortäuschen. Ja, Endometriosis eine yani işte Appendizit tablosuyla karışabilir. Deswegen war die OP sinnvoll. Yani operasyon mantıklıymış diyorum. Ondan sonra da ja, Sie können mir vertrauen, dass ich meine Bestes gewissen und wissen sie behandeln. Bana güvenebilirsiniz. Benim en iyi bilgimle ve işte vicdanımla sizi tedavi edeceğim gibi bir şey diyordum. Bu vakayı yaparken. Öyle ama başlangıçta onu anladığımı, bunun kötü bir tecrübe olduğunu ama endometriyozis tablosunun bilirdarm tablosuyla karışabileceğini, o yüzden operasyonun mantıklı olduğunu ama bana da güvenebileceğini, en iyi bilgimle onu tedavi etmeye çalışacağımı hani söylüyordum. Onun dışında başka reaksiyon Mesela yoktu herhalde. hocam daha nötr kalıp da mesela şey desek daha hem akılda kalması için yoksa o kadar uzun uzun da belki şey olmaz. İşveçte ire zorge anladım. Perstandis gösterdim. Daha sonra da aber sie können sich ja sein das ich sie gewissenhaft behandle desem hani Natürlich, o böyle de söyleyebilirsin. teknik şeylere girmesek de olur herhalde değil mi? Söyleyebilirsin. Hiç sorun yok. Gayet böyle de söyleyebilirsin. Daha kısa da söyleyebilirsin. Direkt sadece şunu bile diyebilirsin. Ya ich verstehe Ihre Frustration. Ya hayal kırıklığınızı anlayabiliyorum. Bitti. İlla bana güvenin falan filan diye söylemeye de gerek yok yani. Doğru. Öyle. Bir de Blut Gift şey vardı hocam. Sepsisten ötürü babasının ölmesi bir Ha, aksiyon da orada vardı. evet. Orada da şöyle demeye çalışıyordum. Ya Leider ist es heutzutage möglich, dass die Menschen wegen Blutvergiftung versterben oder sterben. Besonders wenn das sehr spät erkannt und sehr spät behandelt werden. Aber natürlich medizinisch hat viele Fortschritte. Böyle diyordum yani. Bugünlerde de insanların sepsisten ölmesi mümkün. Özellikle geç tanındığı zaman, geç tedavi edildiği zaman ama natürlich tıpta diyorum ilerlemelere sahip. Böyle diyordum. Yani hep normal hakkında bilgi veriyorum. Devamında umut verecek bir şey söylüyorsun yani hastalara. Böyle. Yapıyordum reaksiyonu. Evet, başka sorusu olan, söylemek istediği bir şey olan var mı? Hafta içi de bu şekilde sunum yapıyor musunuz Sunay Hocam? Biz kaçırıyoruz valla kurstan dolayı herhalde kayıtların tamamı alınıyor değil mi? Kayıtların tamamı alınıyor. Hepsini dinleyebilirsiniz. Evet, şu an pazartesinden itibaren arkadaşlar kendi sunumlarını yaptıktan sonra ben kendi çalışma sürecimde nasıl yapıyordum onu anlatıyorum. Çok 10-15 süper yılında. ya. Teşekkür ederiz. Hocam benim küçük bir sorum daha olacaktı da Evet, bu buyurun. haftaya hazırlanırken şey yaptım. Hani baktım Erfaruklar'da okumadım ama okudum yani çok bir Erfaruk okumadım zaten. Bu hastanın mesela cinsel yönelimi tercihiyle alakalı gelmiş bir reaksiyon ya da beklenen bir şey olmuş mu Erfaruklar'da? Hani ya da nasıl tepki Hiç göstermek lazım? hatırlamıyorum ama bana çok saçma geliyor bunlarla ilgili özel bir şey belirtiyor olmak. Çünkü bunu ne tür karşılaman gerekiyor değil mi bu toplumda? Evet. Yani bir reaksiyon vermek bunun problemli bir şey. Ondan dolayı ben anlayışlıyım gibi göstermek gibi bir şey oluyor yani. Ben gayet normal bir şey gibi. Evliyim dediğinde, "Aa harika siz evlisiniz." Bekarım dediğinde, "Uf hala bekar mısınız?" Nasıl demiyorsam orada da herhangi bir Evet. reaksiyon vermiyorum. Ama mesela Tamam hocam. bir hasta var. Hangisiydi o hatırlayamıyorum. Oğlu Dünkü mu vakadaydı. ha, Dünkü olabilir. vakadaydı. O Oğlunun mesela onun üzerinde duruyor ve Erfaruklar'da hani işte biraz kaygılı gibi mi ne davranıyor galiba. Tam bilmiyorum. Ya da bir şey yani hani orada bir reaksiyon verilebilir. Ne bileyim kaygılıysa ich verstehe ihre Angst. Ja, manche Leute ist nicht offen zu andere verschiedene Leben. Gibi bir şey denilebilir. Hani ben sizin kaygınızı anlıyorum. Hani çocuğu farklı muamelelere maruz kalacak diye endişe ediyor belki. Layda bazı insanlar hani açık değil işte farklı yaşam tarzlarına gibi bir şey denilebilir. Benim cümlem doğru olmamış olabilir ama böyle basit bir şey denilebilir. Ya da gayet memnun gibi de söyleyebilir. Ha benim şimdi iki tane oğlum var evde. Ya da siz şön denilebilir. Hani o memnun bir şekilde söylüyor, huzurlu bir şekilde söylüyor. Ja, das ist schön, dass Sie Freud sie, dass Sie sich freuen gibi. Bu kadar. Ama normal, nedense bizim Düsseldorf fallerinde çok var bu pozisyonda olan. Özel bir tepkiye bence gerek yok. Peki nefret söylemi gibi bir şey olsa mesela herhalde bir argo bir ifade kullanıyor mesela oğluyla alakalı hani diyelim o zaman da mı nötr kalacağız? Hani bu Nötr tavra kalacaksın. karşı nötr Evet. kalacağız. Tamam. Nötr kalacaksın. Hastaya bir şey demeyeceksin. O da onun fikri. Ne yapacaksın? Adamın fikrini mi değiştireceksin? Tamam hocam teşekkür Yani ederim. ben fikrimi söylemeye kalksam gibi bir muhabbet oluyor orada. Onu da yapmamak lazım yani. Ya yani bir şey söylemene gerek yok. Böyle bir yüz ifadesi falan olabilir. İgnore etmek değil ama orada bir fikir beyan etmek hoş olmaz. Yani bu şey gibi bazen sizin kendi özel yaşamınıza dair, sizin fikrinize dair bir şeyler de sorabiliyor. Orada hastayı kırmadan, dökmeden ama kendi fikrinizi hani beyan etmeyecek bir şekilde götürmeniz gerekiyor. Ya jeder Mensch hat eigene Meinung. Ja, jeder Mensch entscheidet eigene Leben selbst. Bitte. Ya da mesela şu Düsseldorf birasını denemekle alakalı. Oralarda mesela Religiösen Gründen Yok Probier, yok yok Habichnis yok. Probier. Hiç Öyle bir öyle şeyler gerek söylemeye var. gerek yok. Ich trinke kein Alkohol. Habe nicht probiert. Ya probiert diye soruyorsa bana cevap verebilirsin. Ich habe nicht probiert. Yok, yargılama Reagan'ı yapmıyor. falan filan Sadece söylemene soruyor. gerek yok. Yani religiyonu devreye sokmaya şuna buna gerek yok yani. Bence yok. Ha, evet, haklısınız. Sümeyra Hocam, bir hastamız vardı. Oğlu farklı cinsiyeti tercih etmişti. Onun için stresteydi. Yani stres dediğim onu kendine stres yapıyordu. Evet, az önce konuştuğumuz. Yani o onun tercihi değil mi? Hani Evet, o onun tercihi. Ya ben sizin Zint saygınızı Erşon anlıyorum ama Yedemer Şat Aygene Okey. Yedemer Şat Aygına Maynum. Okey. Meinung. Her Hocam bir insanın kendi fikri var. hayal kırıklığını da şey yaptığım cümlesini bir yazar mısın? Ben onu Enttäuschung diye buldum ama ich Frustrasyon bir şey verstehe. söyleyeyim mi? İngilizcesi olabilir zaten. İngilizce, Yanlış hocam ben onu söyledim. Evet. söyleyecektim. Entauş daha şey, negatif Evet şey evet olduğu ben için dedim. İngilizcesini söylemiş. Pardon. Frustrasyon. Okey. Okey, tamam. Das war eine große Enttäuschung Ya. für Ja. Sie. Okey, tamam. Entschuldigung. Okay, dann Teşekkür sind ederim. wir heute fertig. Für heute fertig. Yarın numaracı ile devam edeceğiz. Sadece şeyi sormak istiyorum. Kaydı durdurabiliriz Ekrem abi. Yarınki konuda bir değişiklik yapmamız olur mu? Yok. Eğer Danişte zaten konu yok şu an. danişin